Kapitel 8 – Der Theaterbesuch. »Wir könnten hier ein schönes Familienfoto machen«, schlug Tims Vater vor, als die Familie kurz vor 18 Uhr vor dem Nationaltheater stand. »Wenn wir uns alle vor das Goethe- und Schiller-Denkmal stellen, kann man dahinter das Theater sehen. Und dann können wir das Foto auf unsere Facebook-Seite stellen, damit alle Freunde uns sehen können«, sagte die Großmutter. »Du hast eine Facebook-Seite?« fragte Lisa überrascht. »Ja, klar. Das habe ich alles im Computerkurs für Senioren gelernt«, erklärte Oma Katharina. »Die Seite sehen wir uns heute Abend im Hotel an, Oma.« »Wie gut, dass ich mein Laptop mitgenommen habe«, sagte Tim. »Ich habe euch ja heute beim Mittagessen gesagt, dass ich noch eine kleine Überraschung für euch habe«, sagte der Großvater. »Mein alter Freund Bernd war hier früher Theaterdirektor. Er hat für unsere Familie eine Führung durch das Theater organisiert. Und nach der Vorstellung werden wir die Schauspieler kennenlernen.« »Das ist ja super, Opa. Ich muss für die Schule ein Referat über Goethe halten. Vielleicht kann ich mit den Schauspielern, die die Hauptrollen spielen, ein Interview machen«, sagte Tim begeistert. Am Eingang wartete schon Bernd Morgenstern auf sie und begrüßte seinen Freund und die Familie sehr herzlich. »Herzlichen Glückwunsch zur goldenen Hochzeit. Katharina, wir haben uns lange nicht gesehen. Du siehst sehr gut aus«, sagte er zu Großmutter. »Und deine Kette? Hier in Weimar gibt es viele Ginkgo-Souvenirs, aber so eine schöne Kette habe ich noch nie gesehen«, sagte er und bewunderte die neue Kette, die Oma Katharina für den besonderen Theaterbesuch trug. »Kommt mit, ich zeige euch die Maskenräume. Die Schauspieler bereiten sich dort schon auf ihre Vorstellung vor.« Als sie weitergingen, hörten sie eine laute Diskussion. »Ich bin die beste Schauspielerin für dieses Stück«, rief eine Stimme. »Manchmal sind die Schauspieler vor der Aufführung etwas nervös«, meinte Bernd. Nach der Führung tranken sie noch etwas an der Theaterbar. Auch hier bewunderten viele Menschen Katharinas neue Kette. Eine Frau sprach die Großmutter sogar an und fragte, wo man diese Kette kaufen könnte. Aber Großvater erklärte, dass es diese Kette nur einmal auf der Welt gibt.